von Umberto Eco. Nach der deutschen Übersetzung von Burkhard Kröber. Hörspielfassung Richard Hay. Musik Peter Zwetkow. Die Rollen und ihre Sprecher: Azon, der Alte, Heinz Moog. Azon, der Junge, Christian Schulz. William von Baskerville, Pinkas Braun. Remigius von Varagine, Zellera, Helmut Stange. Abbo, der Abt, Manfred Steffen. Salvatore, Wolfgang Reichmann. Ubertin von Casale, Lukas Ammann. Severin von St. Emmeram, Ernst Jacobi. Malachias von Hildesheim, Rolf Beusen. Jorge von Burgos, Paul Hoffmann. Nicolas von Morimont, Stefan Wigger. Venantius von Salvemeck, Peter Lieck. Berengar von Arundel, Markus Beusen. Aimarus von Alessandria, Wolfgang Hinze. Alinardus von Grotta Ferrata, Wolfgang Büttner. Die junge Frau, Elektra de Salvo. Küchenmeister, Michael Habeck. Bernard Guy, Inquisitor, Richard Münch. Benno von Uppsala, Martin Umbach. Sowie Rudolf Wessely, Peter Fricke, Heini Göbel, Gernot Duda und Michael Lenz. Vokalise, Doris Linzer-Reiner. Musikalische Leitung, Ottmar Costa. Tontechnik, Uta von Reken. Toningenieur, Günther Hess. Aufnahmeleitung, Rainer Kositz. Dramaturgische Assistenz, Irene Schuck. Regie, Otto Düben. Sie hörten eine Produktion des Bayerischen Rundfunks mit dem Norddeutschen Rundfunk und dem Südwestfunk.